Ich hab's vergessen. War aber nicht wichtig. Und falls doch, dann weiß ich es jetzt nicht mehr. Willkommen zum Cluecast. Liebe Lauscherinnen und Lauscher dieser wunderbaren Klänge, es ist wieder soweit. Eine neue Geschichte hat den beschwerlichen Weg durch die Weiten des Internets auf sich genommen, um sich in euren Ohren niederzuschlagen, fest zu nagen und euren Alltag zu erquicken. Bleibt doch auch nach der akustischen Verzückung etwas bei uns, denn wir möchten euch noch mehr erzählen. Jetzt aber, flugs und ohne Umschweife, viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Kategorischer Imperativ für Anfänger. Ach komm schon, rief Hugh aus und schlug für seine Verhältnisse ungewöhnlich leise auf den Tisch, um den Kellner auf sich aufmerksam zu machen. Noch eine Runde. In der brütenden Nachmittagshitze war jede Erfrischung willkommen, doch Drews skeptische Miene legte nahe, dass er das fünfte Stout nicht unbedingt für die beste Idee hielt. Natürlich sagte er nichts und machte wie immer, wenn die beiden Männer im Biergarten saßen und etwas feierten, trotzdem mit. Das feuchtwarme Klima setzte ihm zu, und auch der Schatten der stämmigen, dicht belaubten Bäume schien daran nichts ändern zu können. Drew seufzte laut, während er sich fragte, wie er nach Hause kommen sollte. Den Wagen zu nehmen wäre keine kluge Idee, so betrunken wie er mittlerweile war. »Jetzt reg dich nicht auf, Mann«, erklärte Hugh gelassen. Wie üblich schien der untersetzte Kerl die Ruhe in Person zu sein. »Bis jetzt haben wir noch jedes Mal gefeiert, wenn du den Flugsimulator geschlagen hast. Du bist gerade im übelsten Gewitter gelandet, das dieser Staat je gesehen hat.« »Geschlagen?« fragte Drew erstaunt und fügte dann hinzu. »Ich will doch bloß meine Lizenz machen.« »Damit du dann in deiner Cessna durch die Gegend tuckern kannst?« fragte Hugh lachend. »Ich verstehe immer noch nicht, wie du dazu in einem Simulator übst. Das ist doch nicht realistisch. Tu etwas richtig oder nicht. Das ist die Devise.« »Hey, du musst erst meine Maschine reparieren, bevor ich damit wieder richtig fliegen kann,« antwortete Drew schmollend. Seit er mit seiner Cessna einen kleinen Unfall, einen verfluchten Parkschaden gehabt hatte, frotzelte ihn sein Kumpel und Mechaniker immer damit, dass er jetzt an seinem Computer mit dem Flugsimulator spielte, um nicht aus der Übung zu kommen. Denn auch wenn das Computerprogramm nicht annähernd realistisch war und die geflogenen Stunden niemals angerechnet werden konnten, so fand Drew doch, dass es besser war als nichts. »Das ist wie bei Immanuel Kant, weißt du?« antwortete er, während die Kellnerin zwei neue Bierkrüge vor sie hinstellte. Hugh lachte. »Du meinst, dieser Typ, der gesagt hat, man soll nur das tun, was auch noch gut wäre, wenn es alle tun würden?« Etwas erstaunt, dass er nicht ganz besonders belesener Freund den kategorischen Imperativ vereinfacht wiedergab, antwortete er. »Ja, so ziemlich. Ich will nicht komplett aus der Übung kommen, damit ich nicht zu einem dieser Vollpfosten werde, die nicht wissen, was sie tun, wenn ich mein Papier von der FAA bekomme.« »Und darum spielst du zu Hause mit dem Computer?« rief Hugh lachend aus. »Du bist echt eine Klasse für dich, Mann. Der gute alte Klugscheißer Drew und seine Sturheit. Ja, darüber müsste man Bücher schreiben.« »Ist doch so«, gab Drew zurück. »Seitdem ich dieses Buch von Kant gelesen habe, versuche ich danach zu leben. Darum werde ich nachher auch nicht betrunken nach Hause fahren, obwohl ich es sicher könnte. Der Typ hatte wirklich was auf dem Kasten gehabt.« »Du bist nicht betrunken, du bist sternhagelvoll«, gab Hugh Prusten von sich und schlug sich dabei so stark auf die Knie, dass man glauben konnte, der Hühne würde einen Bluterguss davontragen. Drew seufzte schon wieder, wohl wissend, dass sein Kamerad recht hatte. Er war wirklich mehr als nur ein bisschen angetrunken. Schließlich fragte er, »Hey, wann wird eigentlich meine Maschine fertig?« »Morgen, großes Ehrenwort«, antwortete Hugh und blickte auf die staubige alte Hauptstraße hinaus, die sich vor dem Patio erstreckte. »Viel fehlt nicht mehr. Ich muss bloß noch etwas über die Kratzer lackieren, dann sieht sie aus wie neu.« »Na, wenn das kein Wort ist«, verkündete Drew feierlich und hob seinen Bierkrug. »Auf Hugh, den besten Mechaniker auf dem ganzen verfluchten Flugplatz!« Eben als der Angesprochene etwas entgegnen wollte, weiteten sich seine Augen und er deutete auf die Straße hinter Drews Rücken.